WDR 5. Neugier genügt. Vor dem Krankenhaus in der Innenstadt von Emden treffe ich Wilfried Graf. Wo wollen wir hin? Das ist Idee, dass wir können uns da an die Insel setzen, wir können auch ins Café gehen. Wir setzen uns auf eine Bank vor dem Eingangsportal. Die grauen, dünnen Haare hat er zu einem Pferdeschwanz gebunden. Der Vollbart, ebenfalls ergraut, aber dicht und kräftig gewachsen, zieht sich über Kinn und Wangen. Wilfried Graf zeigt auf das rot geklinkerte, mehrstöckige Klinikgebäude und schüttelt den Kopf. Das soll weg und soll aufs Land, in den Landkreis Aurich gegeben werden. Damit verliert einmal die kreisfreie Stadt Emden fast 1000 Arbeitsplätze, weil das Klinikum Emden eines oder überhaupt nach VW das größte Arbeitgeber der Stadt Emden ist. Der Plan, das Klinikum auf die grüne Wiese zwischen die Städte Aurich, Emden und Norden zu legen, stammt noch aus Zeiten, als die Gewerbeeinnahmen flossen und Emden auf großem Fuß lebte. Aber VW fällt wegen der Abgasaffäre als größter Steuerzahler vermutlich auf Jahre aus. Wilfried Graf kämpft um den Erhalt des Klinikums, hat eine Bürgerbefragung auf die Beine gestellt. Seit 1998 lebt er in Emden. Aus Ostdeutschland, aus der Lausitz, zog er hierher wegen der Nordseeluft. Also ich bin Leiter der Selbsthilfegruppe des Deutschen Diabetikerbundes, da ich ja selbst auch Diabetiker bin und muss bisher, man muss auch mal lobend über die Stadt sprechen, sagen, die Unterstützung in Sachen Flyer, die wir drucken können, hat die Kosten diesmal auch die Stadt in voller Höhe übernommen. Und wie das wird dieses Jahr aussehen, die Frage kann ich nicht beantworten. Vielleicht muss ich doch auf Suche nach Sponsoren gehen, die wir das dann unterstützen. Nebenbei engagiert sich Wilfried Graf im Arbeitskreis Soziale Gerechtigkeit. Er überprüft dort Behördenbescheide, legt Widersprüche ein. Pro Woche sind es bis zu 6 Gespräche. Ich habe einige auch Hartz-IV-Gespräche mit gerade Leiharbeitern von Autovision, aber auch anderen schon durchgehabt. Und wenn man da einige Verträge sieht, also schüttelt man nur mit dem Kopf. Ich will da jetzt nicht drüber reden, das ist eine interne Sache mit VW, die muss dort geklärt werden und das sollte man auch nicht in die Öffentlichkeit jetzt bringen. Ich möchte auch nicht da Beschäftigte in irgendwelche Schwierigkeiten bringen. Ende April wurden die Verträge von 250 Leiharbeitern nicht verlängert. Ob er mir den Kontakt zu einem der Entlassenen herstellen könnte, frage ich ihn. Er wägt ab. Niemand will es sich hier mit VW verscherzen. Vielleicht geht es ja auch bald wieder bergauf. Auch bei Autovision, wo Leiharbeiter die fabrikneuen Passats vom Fließband auf die Schiffe fahren. Franke Helmerichs leitet bei der IG Metall den Arbeitskreis Zulieferer. Die großgewachsene 41-Jährige trägt das dunkelblonde, gesträhnte Haar kurz geschnitten. Auf dem Revers der blauen Businessjacke steckt ein IG Metall-Button. Wir haben ja als Zeitarbeitsfirma die Autovision hier im VW-Werk und gerade auf der letzten Abteilungsversammlung, die wir da hatten, die im letzten Jahr stattgefunden hat, da war es natürlich bei den Kollegen gerade die große Frage, was wird jetzt, was passiert? Also da hat man schon gemerkt, dass die Ängste der Kollegen da sehr groß sind. Und das ist auch das, was in den Betrieben jetzt gerade diskutiert wird, gerade weil wir die Auswirkungen jetzt noch nicht haben. Aber was ist in einem halben Jahr? Anfang April sickerte durch, dass weiteren 350 Werkvertragsarbeitern gekündigt werden soll. Betroffen wären erneut Arbeitnehmer der Firma Autovision. VW-Vorstandsmitglied Herbert Diest, der wenig später zu einem Kurzbesuch in Emden eintraf, wollte sich zum Thema Entlassungen nicht äußern. Da Leih- und Zeitarbeiter stets befristet und projektgebunden beschäftigt sind, sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, glaubt Gewerkschaftssekretärin Franke Helmerichs. Dass sich zeitgleich das Management hohe Ausschüttungen genehmigt hat, heizt die Stimmung in Emden zusätzlich auf. Von den Traumrenditen der Autokonzerne ist bei den Zulieferern ohnehin nie viel angekommen. Die hohen Gewinne der Großen resultierten eben auch aus den niedrigen Renditen der Zulieferer. Und wenn VW spart und die Preise weiter drückt, weiß Franke Helmerichs, bleibt für die Kleinen noch weniger übrig. Natürlich, das wird auch ja wieder kommen bei Ausschreibungen. Wir erleben das ja, wir haben auch den Logistikdienstleister, wo natürlich der Konkurrenzkampf sehr groß ist, wo der Arbeitgeber uns auch immer wieder sagt, die Ausschreibungen würden über Entgelte dann auch dementsprechend noch entschieden werden. Aber das ist da ja auch unser Ansatz, gerade auch die Bereiche in der Tarifbindung dann auch zu bekommen. Und das muss hier natürlich auch unser Weg sein, damit wir solche Entscheidungen nicht übers Entgelt dann fällen. Wir als Stadt und als Anwohner dieser Stadt hoffen, dass sich das irgendwann wieder auf die grüne Bahn bewegt. Anne Hoffmann steht vor der Schule, in der sie auch Elternratsvorsitzende ist. Sie stammt aus Franken. Aber man muss halt auch sagen, VW kann nichts dafür, dass Emden jetzt so blutet, weil die Stadt hat das auch jahrelang verpasst, sich andere große mit hier ins Boot zu holen, weil VW war ja immer eine sichere Bank. Ja, das Auto, so unser Auto. Und jetzt haben wir einen Salat, ne? Die Gärtenschlange Frau streicht sich durch ihre rötlichen Haare und erzählt. Vor 6 Jahren seien sie, ihr Mann und die Kinder, nach Emden gezogen. Nicht wegen VW. Ihr Mann arbeitet in der Windenergiebranche im benachbarten Aurich. Sie fahren auch keinen VW, sondern ein Fahrzeug bayerischer Herkunft, erzählt die junge Mutter und schmunzelt. Von der Abgasaffäre bei VW ist sie gleichwohl betroffen, sie und ihre 3 Töchter. Die mittlere besucht die 3. Klasse in der Grundschule Grüner Weg im Emder Stadtteil Barenburg, einem Schmelztiegel unterschiedlichster Nationen. Spätaussiedler aus Russland, Kasachstan und anderen früheren Sowjetstaaten, Kosovo-Albaner, Bosnier und Roma, Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan bewohnen die rotgeklinkerten mehrstöckigen Mietskasernen, die in den 30er und 50er Jahren für Angehörige des Militärs und für die Werft- und Hafenarbeiter errichtet wurden. Am Rande des Stadtviertels stehen Einfamilienreihenhäuser. Ihre Fassaden sind ebenfalls aus rotem Klinker. Und ein einstöckiger Flachbau, die Grundschule Grüner Weg. Im Projekt Soziales Lernen wohl, was hier auch sehr nötig ist, da hier viele verschiedene Kulturen zusammenkommen. Und da wurde eine Zahl von 500 noch was 1000 genannt, was man einsparen könnte, wenn man das Projekt auslaufen lässt, was sich aber in der Tatsache nur auf 30.000 bis 40.000 Euro pro Jahr beläuft. Und ich finde es persönlich auch sehr wichtig, dieses Projekt. Meinen Kindern selber hat es auch sehr viel geholfen, sich in der Klassenstruktur zurechtzufinden. Und es wäre eigentlich eine Schande, wenn man das kürzen würde, weil das ist es, was die Stadt irgendwann vielleicht mal weiterbringt, wenn man bei den Kleinen ansetzt. Eine Streichliste hat die Stadtverwaltung Ende Januar vorgelegt, vorlegen müssen. Wegen der Abgasaffäre und der Kosten, die VW dadurch entstehen, schmelzen die Gewinne des Konzerns dahin. Unternehmen, die keine Gewinne machen, müssen auch keine Gewerbesteuer zahlen. Alles, wozu die Stadt nicht gesetzlich verpflichtet ist, kommt auf den Prüfstand. Aber ich denke mal, die Sportvereine, die haben schon auch ein bisschen Sorge. Da wurde einigen Sportvereinen wohl mal den Fußballverein einen Kunstrasenplatz angeboten oder versprochen, der jetzt wohl nicht zustande kommt. Und der alteingesessene Rollsportclub hier, der wollte eigentlich auch einen Neubau der Halle, der Innenlaufhalle. Und das wird schon alles, denke ich, mehr oder weniger auf der Strecke bleiben, was eigentlich auch sehr schade ist, weil Sport und Schule, das sind ja alles so Sachen. Das ist der Unterschied, Helmut. Du bist mit dem Auto und ich fahre mit dem Radl. Ja. Ach so. Mach deinen Laden auf. Passt gut, ja. Ich will. Ortswechsel. Von Warenburg im Norden von Emden in die Innenstadt sind es mit dem Auto nur wenige Minuten. Von den 50.000 Einwohnern, die in der Stadt Emden leben, seien 18.000 Mitglieder in Sportvereinen, sagt Hans-Georg Wehmhörner. Er ist Vorsitzender des Sportbundes, dem 55 Vereine angehören, auch der Rollschuhclub Emden. Zusammen mit dessen Vorsitzendem Helmut Gerdes geht Wehmhörner ins Vereinsheim. Er kommt auf den Kunstrasen für den Fußballverein nebenan zu sprechen. 570.000 Euro würde er kosten. Die Stadt habe die Kosten eigentlich übernehmen wollen, doch dann brach die Abgasaffäre über Emden ein. Das Problem bei der ganzen Angelegenheit, dass wir wussten, wenn bei VW irgendwas ist, dann hat Emden eine Lungenentzündung und wenn VW nur einen Schnupfen hat, hat Emden eine Lungenentzündung. Das ist so. Und da haben wir gesagt, bevor uns da irgendwas an die Substanz der Vereine rangegangen wird, dass irgendwas gekürzt wird im Jugendbereich, im investiven Bereich, lass uns lieber den Kunstrasen nach hinten hinschieben. Aber lass die Vereine zumindest in 16 zufrieden. Das hat man uns versprochen und da gehe ich auch von aus, dass wir keine Kürzung in 2016 erleben. Ob die denn 2017 kommen und was denn kommt, das wissen wir noch nicht. Hans-Georg Wehmhörner ist 72 Jahre alt, seit 7 Jahren pensioniert und heute ehrenamtlich tätig im Stadtsportbund. Davor war ich hier ein gutes Dutzend Jahre Chef der Kripo und von da aus hatten wir auch mit VW zu tun, aber nicht, was den Abgasskandal angeht. Nein, ich kenne da einige und unisono, ein bisschen Sponsor muss dabei sein. Das gehört hier zum Rollsportclub, genau wie nebenan zum Jugendfußballverein. Ohne Sponsoring ist da nichts zu machen. Da lässt VW auch nichts dran kommen, da entsprechende Vereine auch entsprechend zu unterstützen. Hat VW ja in allen Städten, wo VW ist, dass man da einen Bulli früh genug anmelden kann, dann kann man für einen Verein fürs Wochenende ein Fahrzeug bekommen. Ja, dieser Bulli, Bulli ist direkt von VW für den Jugendfußballverein. Ja, das ist ganz gut. Aber wir haben auch schon mal einen Bulli vom VW-Werk bekommen, wenn wir nach Wolfsburg oder Göttingen gefahren sind. Dann konnte man dann eben dementsprechend vorher anmelden, konnte eben so das Fahrzeug umsonst mitnehmen. Nicht? Das war natürlich auch ein Vorteil. Volvo hat es schon gemerkt, Renault hat es schon gemerkt, dass mit den Abgasen dieser Fahrzeuge auch nicht alles beim, ja, ist. Aber dass VW kaputt geht, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wird auch nicht sein. Die Stimmung in der Stadt ist gereizt. Die Stadtvertreter reagieren nervös. Den Geschäftsführer des Kulturbunkers, einer Begegnungsstätte in Regie der städtischen Sozialressorts, wies der zuständige Fachdienstleiter an, den bereits vereinbarten Gesprächstermin mit der Begründung abzusagen, dass für das laufende Jahr immer noch kein Haushaltsplan verabschiedet sei. Der Kulturbunker bietet unter anderem kostenlosen Deutschunterricht für Migranten an, organisiert Hausaufgabenbetreuung und ist bei Musik- und Tanzveranstaltungen auf Zuschüsse angewiesen. Insgesamt 25 Millionen Euro müsste die Stadt bis 2019 einsparen. Die Stadtverwaltung geht hierbei von der Annahme aus, dass sich VW wieder rasch erholt. Und für mich war es schon doch in gewisser Weise überraschend. Ich hatte also mit weitaus höheren Defiziten und geringeren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, als das jetzt die Zahlen hergeben, die die Verwaltung uns vorgelegt hat. Bernd Renken sitzt im Rat der Stadt und ist dort Mitglied des Finanzausschusses. Da kann man natürlich auch eine gewisse Skepsis gegenüber haben, weil andere VW-Städte doch deutlich schlechtere Zahlen auf den Tisch gelegt haben. Ich will uns jetzt nicht mit Wolfsburg vergleichen. Das ist mit Abstand sicherlich die am meisten getroffene Stadt. Aber wenn wir Braunschweig angucken, da geht man dann doch schon von 25% weniger Gewerbesteuereinnahmen aus. Bei uns sind es ungefähr 20% oder ein Fünftel. Das war schon überraschend und da vermag ich derzeit nicht zu beurteilen, ob das eine sehr optimistische oder nur eine optimistische Prognose ist. Und wir wissen natürlich nicht, in welche Richtung sich das dreht. Am Ende kann es natürlich 2019 auch schon wieder anders aussehen. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben ja gezeigt, dass es schon manche konjunkturelle Delle gab, zuletzt 2009, aufgrund der großen Finanzkrise. Aber 3 Jahre später wir die höchsten Gewerbesteuereinnahmen in unserer Geschichte gehabt haben. Es wäre schön, wenn es wieder so kommen würde, aber diesmal haben wir es nicht mit einer konjunkturellen Krise zu tun oder einer Finanzkrise, sondern wir haben es mit einer Unternehmenskrise über ein ganz groß angelegtes Betrugsmanöver zu tun. Das ist eine andere Situation und das muss man bei allem, was wir jetzt haben, auch bedenken. Die Abgaskrise begann in den USA. Die amerikanischen Behörden werfen dem VW-Konzern Tricksereien und Täuschung vor. Auch bei der Aufarbeitung des Skandals läuft es beim VW-Konzern nicht rund. Das wird in Emden sehr genau registriert, beispielsweise im Taxiunternehmen Elbenhorst. Nee, er kommt so. Juniorchef Simon Schlötel kommt von einer Kundenfahrt zurück auf den Betriebshof. Bisher hatte man hier, gerade hier in Emden, eigentlich immer eine sehr hohe Meinung von Volkswagen. Und das Bild ist sicherlich ein bisschen getrübt. Wir sind ja auch, ich sag mal, doppelt und dreifach betroffen. Einerseits als Unternehmen, andererseits natürlich auch als Bürger der Stadt Emden, die ja jetzt auch vor großen Herausforderungen steht. Ja, letztlich das Vertrauen ist enttäuscht, aber wir haben, glaube ich, hier alle die Hoffnung, dass das auch wieder bergauf geht. 29 Fahrzeuge stehen im Fuhrpark, allesamt stammen sie aus dem VW-Konzern. 20 Fahrzeuge sind von der Abgasmanipulation betroffen, darunter die Passat-Modelle, die im Emder VW-Werk vom Band gelaufen sind. Warum nur VW? Ja, einerseits Imagegründe in Emden und es sind gute Autos mittlerweile. Es gibt sicherlich auch günstigere Varianten, keine Frage, aber wir sind wie gesagt mit den Fahrzeugen, mit dem Service, mit der Werkstatt, mit der Abwicklung, mit all diesen Dingen zufrieden, von daher Volkswagen. Der Chef fährt noch selbst. Taxifahrer kennen die Stimmung in der Stadt. Ja, sie hat sich schon ein bisschen gewandelt. Einerseits bei den Beschäftigten hier in Emden, wo teils eine bunte Mischung aus Frust, Enttäuschung und vielen anderen Dingen vorherrscht. Und natürlich auch bei den Bürgern, ja, ich sag mal, bei denen, die nicht bei Volkswagen tätig sind, da ist es wirklich schon ja, überwiegend Frust, weil jetzt halt Kürzungen, Streichungen etc. in anderen Bereichen anstehen. ja, die, wie man so schon sagt, der kleine Mann nicht zu vertreten hat, aber jetzt ausbaden muss. Ne? Ist die Meinung auf der Straße, um das mal so zu sagen. Ne? Ich will nicht sagen, dass es richtig oder falsch ist, aber so ist die Meinung draußen. Meine Kinder sind nicht bei VW, aber in der Nachbarschaft natürlich auch viele. Machen sich natürlich alle Gedanken. Ne? Zurück zu den Sportanlagen an der Kesselschleuse, wo sich der historische Stadtgraben und der Ems-Jahle-Kanal kreuzen. Helmut Gerdes, der Vorsitzende des Rollschuhclubs, verabschiedet sich vom Chef des Stadtsportbundes und sperrt das Vereinsheim zu. Ist Thema, ich meine, wir haben es ja schon vor Jahren mal gehabt, als es mal hieß, dass VW nach Amerika geht. Ne? Da war ja auch eine unheimliche Unruhe. Aber das ist ja auch Gott sei Dank der Kelger an Emmen vorbeigegangen. Oh. Da hieß es doch mal, dass die Käferfertigung total nach Amerika verlagert wird. Das ist schon ewig her. Ja. Da war aber hier in Emmen auch unheimliche Unruhe mit Demonstrationen auf der Straße und so. Nicht? Aber jetzt sehen die Leute sehen das eigentlich ziemlich aus. Sie machen ihre Arbeit und arbeiten ja alle gerne. Ja? Ich komme. Helmut Gerdes geht hinüber in die überdachte Rollschuhhalle. 25 auf 40 Meter misst die Halle. Vor 7 Jahren wurde sie gebaut, damals mit Unterstützung der Stadt. Das wäre heute nicht mehr denkbar und in naher Zukunft wohl auch nicht mehr. Das glaube ich nicht, aber es kommen ja auch wieder andere Zeiten. Das ist ja immer ein Auf und Ab. 7 gute Jahre, 7 schlechte Jahre. Also, wie gesagt, man muss immer positiv nach vorne gucken. Machen wir eigentlich auch. Das Vereinsheim stammt aus den 70er Jahren. Vieles ist mittlerweile renovierungsbedürftig. Die Fenster, das Flachdach, die Toiletten und Duschen. Helmut Gerdes nimmt es gelassen. Da muss man mal ein bisschen zurückstecken. Wir versuchen 2 Jahre so über die Bühne zu kommen. Das ist ja genauso zu Hause. Wenn man irgendwas hat, wenn man das Geld nicht zusammen hat, dann wird es ziemlich gemacht. Dann spart man 2-3 Jahre und macht es dann oder versucht sich selbst zu helfen. Ne? Meine, das ist natürlich, wenn so eine Stadt von einem Arbeitgeber abhängig ist, das ist natürlich immer ein Risiko. Ne? Das ist ein M. Wir hatten sonst hier die Nordseewerke, fast 4.000 Beschäftigte. Die gibt es seit 2-3 Jahren auch nicht mehr. Konnte sich auch nie jemand vorstellen, dass es eines Tages die Nordseewerke nicht mehr gab. Früher in meiner Jugend, in den jungen Jahren, da bestimmten die Nordseewerke den Takt. 3 Kinder hat Helmut Gerdes. Mittlerweile sind sie außer Haus. Die Tochter ist Polizistin. Ein Sohn steht bei der Telekom in Brot und Lohn. Der zweite arbeitet bei Enercon in Aurich. Wenn ich auf VW gewesen wäre, wäre vielleicht auch bestimmt einer von den Kindern zum VW weggegangen. Ist ja meist so. Ne? Aber VW ist kein schlechter Arbeitgeber. Aber auch ist auch schweres Arbeiten. Ich kenne viele, die 10 Jahre bei VW gearbeitet haben und dann nach 10 Jahren weggegangen sind, weil sie das einfach eben nicht konnten, diese Fabrik arbeiten. Ne? Fließt man aber diesen Tag. Das ist auch kein Zuckerschlecken. 9.000 Menschen arbeiten heute in den Emder VW-Werken. 2.000 sind es in den Zuliefererbetrieben. Gewerkschaften und Betriebsräte stehen vor harten Lohn- und Tarifverhandlungen. Volkswagen schließt einen weiteren Stellenausbau am Standort Emden nicht aus. Die festen Mitarbeiter bei VW, die Stammbelegschaft, lassen auf ihren Arbeitgeber gleichwohl nichts kommen. Sie schätzen das gute Geld, das sie bei VW verdienen. Bei knapp 5.000 Euro brutto liegt der Durchschnittsverdienst in der Automobilbranche. Leiharbeiter müssen da kräftige Abstriche hinnehmen. Darüber reden will aber keiner. Die Hoffnung, bei VW wieder Arbeit zu finden, die bleibt. Alternativen dazu gibt es für Sie in Emden ja kaum noch. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.